Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren in Buch 200 Fragen zur islamischen Aqida von Imam Hafid bin Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala, einer der Großgelehrten der Neuzeit, der dieses Büchlein, und in der Tat ist es ein nützliches Büchlein, geschrieben hat, damit er den Unwissenden die Aqida beibringt, dass sie lernen, woran sie glauben müssen, und dass sie das verlassen, was gegen die Religion des Islam spricht. Und wir haben das letzte Mal über das Thema Al-Wala und Al-Bara gesprochen. Das ist in der Tat eines der Säulen und eines der Fundamente in dieser Religion. Und jeder Muslim muss dieses Thema genau verstehen, damit er sich nicht in das Verderben stürzt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, haben wir Aufschluss darüber gegeben, was dieses Thema allgemein zu sagen hat. Und wir werden heute inshallah ta'ala, bevor wir weiter fortfahren mit den Fragen, eine kurze Prüfung machen, ob man das wirklich verstanden hat, indem ich euch Beispiele gebe aus dem Koran und der Sunna und ihr sagt mir, wie wir diese Sachen in Einklang bringen. Erstmal haben wir gesagt, es gibt vier Arten von Kuffar bezüglich der Behandlung ihnen gegenüber. Welche Kuffar haben wir aufgezählt? Es gibt vier Arten von Kuffar. Jeder Muslim muss dieses wissen. Jeder Muslim muss dieses wissen. Vier Arten von Kuffar. Nein. Erstmal der zu bekämpfende Kafir. Wer ist das? Damit die anderen auch wissen, die letzte Mal nicht dabei waren. Wer ist das? Wer ist der zu bekämpfende Kafir, der die Muslime... Ha? Nein, weiter. Die Kuffar, die uns militärisch bekämpfen. Bitte? Die Kuffar, die uns militärisch bekämpfen. Okay, aber haben wir eine bestimmte Eier, die uns sagt, wer diese Leute sind? Der Bruder sagt, die Kuffar, die uns militärisch bekämpfen. Natürlich, das ist richtig. Aber haben wir eine bestimmte Eier, die uns das sagt? Na? Mhm. Aber er hat es verboten, gütig zu denen zu sein, die euch wegen eurem Glauben töten und euch aus dem Wald vertreiben. Okay. Die Sachen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie uns aufgezählt. Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum. Wir reden gerade über Kafir Muharib. Qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah hat uns verboten, zu denjenigen gütig zu sein, die zu uns kommen und was mit uns machen? Ha? Dass wir das aufzählen. Na. Die uns wegen was töten? Die uns wegen der Religion töten? Weiter? Uns aus unseren Häusern vertreiben? Weiter? Und die dabei helfen, dieses zu tun. So ist diese Eier. Das bedeutet, das ist ein zu bekämpfender Kafir, dieser hat ein eigenes Urteil. Was heißt ein eigenes Urteil? Mit diesem Kafir macht man keine was? Keine? Keine Da'wah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ya ayyuhan Nabi, jahid al-kuffara wal-munafiqin, waghludh alayhim. O du Prophet, müh dich ab gegen die Kuffar und die Heuchler. Tayyib, wo ist diese Eier gemeint? Über welche Eier sprechen wir hier? Heißt es, dass wir das in Deutschland machen? Oder in Frankreich machen? Oder in England machen? Was heißt diese Eier? Und wenn wir die Grundlage verstehen, dann wissen wir auch, dass wir die Eier immer was? Zusammen kombinieren müssen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, O du Prophet, müh dich gegen die Kuffar und die Heuchler und sei streng zu ihnen. und ihre Stätte ist Jahannam, Höllenfeuer. Bedeutet hier, wenn wir das richtig verstehen, jetzt könnte einer, der das nicht verstanden haben, was denken? Wo ist das gemeint? In, zum Beispiel in Deutschland. Und wir haben so ein paar Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Wallahi al-Azim, wenn es nach ihnen gehen würde, würden sie jeden Tag hier einen Anschlag machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Diese Leute sind in der Irre. Und diese Leute, sie tun Schlechtes gegenüber dem Islam, nichts Gutes bei Allah. Diese Leute tun Schlechtes gegenüber dem Islam und nichts Gutes, obwohl sie in ihren Köpfen denken, weil sie leider die Religion nicht verstanden haben, was, dass sie etwas Gutes tun. Aber so ist die Sache. Wenn du kein Wissen hast und nicht recht geleitet bist, dann kommt Shaitan und er geht mit dir durch jede Tür, durch die er durchgehen will. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vehement befohlen, diese Leute zu bekämpfen. Vehement bedeutet keine Barmherzigkeit. In dieser Situation gibt es keine Barmherzigkeit, weil wir haben gesagt, wir unterscheiden im Islam zwischen der Situation, wo? Im? Auf dem Schlachtfeld und in der Situation, wo? Jeder andere. Was ein Schlachtfeld ist, ist jede andere Situation, bedeutet die Dauer. Dieses muss ein Muslim richtig verstehen. Denn wenn er das nicht versteht, wird er die beiden Sachen was? Durcheinander bringen. Ist das verhängnisvoll? Ist das schwer? Ey Wallah. Deswegen, liebe Geschwister, ist es verpflichtend für uns Muslime, unsere Grundlagen richtig zu erlernen, damit wir nicht mehr Schaden anrichten, als das, was wir denken, dass wir Gutes tun. Dieses wäre wahrlich etwas Schlechtes. Und ich möchte jetzt ein Beispiel prägen, damit ihr mir sagt, nachdem wir gelernt haben, was Al-Bara und Al-Wala bedeutet, wie wir das zusammen verbinden können. Ihr kennt Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu anhu arda, ihr kennt ihn? Er war ein was? Tabi'i, Tabi'i. Ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ein edler Gefährte. Wegen ihm sind Ayat herabgesandt worden im Koran al-Karim. Und Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu an, er war bei einer Schlacht dabei, als die Kuffar, die Feinde Allahs, gegen die Muslime gekämpft haben. So ging Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu an, an die Front und ihm begegnete dabei ein Mann. Dieser Mann stellte sich ihm dauernd in den Weg und er ließ ihn nicht vorbei. Abu Ubaida ibn al-Jarrah versuchte ihm auszuweichen. Aber dieser Mann war hartnäckig. Und dann schlug Abu Ubaida ibn al-Jarrah ihm den Kopf ab. Und dieser Mann war sein Vater. Sein eigener Vater. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat herabgesandt. Allah azza wa jal hat sie unter anderem wegen Abu Ubaida ibn al-Jarrah herabgesandt. Und er hat seinen Iman, seinen Glauben bestätigt in dieser Ayat. Taib, subhanallah al-azim. Wir haben doch gelernt, wir sollen zu wem gütig sein? Zu den Eltern. Wie kommt es, dass Abu Ubaida ibn al-Jarrah auf dem Schlachtfeld seinen eigenen Vater den Kopf abschlägt? Wie kommt das? Wie können wir das verbinden, wenn wir über Al-Wala und Al-Bara sprechen? Wir haben gesagt, es heißt nicht, wenn wir uns von einem Kafir lossagen in seiner Religion, dass wir zu ihm nicht gut und gütig sein dürfen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ja erlaubt, zu denjenigen gegenüber gut und gütig zu sein, die uns nicht was? Die uns nicht bekämpfen und töten. Wie können wir diese Eier mit diesen Grundlagen verbinden, die wir bis jetzt gelernt haben? Güte zu den Eltern. Bara heißt, dich loszusagen von einer Person, aber nicht, dass du ihn tötest, wie zum Beispiel, dass wir hier in Europa neben Kuffar leben, dass wir uns ja von ihren Glauben lossagen, aber es heißt nicht, dass wir nicht barmherzig in der Dawah ihnen gegenüber sind. Wie können wir das zusammen? Schaut mal, subhanallah, das ist das Entscheidende. Sie waren wo auf dem? Was haben wir denn die ganze Zeit erklärt? Ya ayyuhan nabi, jahid al-kuffara wal-munafiqina waghluz alayhim. Manche wollen ihren Vater hier den Kopf abschlagen in Deutschland, ohne Schlachtfeld. Und sie nehmen sowas als Beweis. Ja, Wir sollten das lernen, liebe Geschwister, weil wenn wir das nicht lernen, dann werden wir dieses und jenes zusammenfügen und bei Allah, es gehört nicht zusammen. Das ist die große Katastrophe, die passiert. Passt auf, der Vater von Abu Ubaida ibn al-Jarrah, er war auf dem Schlachtfeld und er war gewillt, gegen wen zu kämpfen? Gegen die Muslime. Hier gibt sich eine besondere Situation auf dem Schlachtfeld. Und ist dein Vater auf dem Schlachtfeld und er will dich bekämpfen in dem Land, wo sie euch töten wollen? Hier gibt es keine Vater-Sohn-Beziehung. Nein. Hier in diesem Falle gibt es was? Keine Sohn-Vater-Beziehung. Gibt es sonst eine Sohn-Vater-Beziehung? Antwort ja. Aber schaut den riesen Unterschied, den entscheidenden Unterschied. Der entscheidende Unterschied ist, dass sie sich wo begeben haben? Auf einem Schlachtfeld. Und hier gibt es nur entweder Freund oder Feind. Freund oder Feind. Es gibt nichts anderes. Es gibt nicht halber Freund und halber Feind, sondern es gibt hier nur diese beiden Gruppen. Und Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu an, er hat deswegen von Allah subhanahu wa ta'ala das Lob ausgesprochen bekommen im Koran. Warum? Weil er sich für wen entschieden hat? Für Allah oder für seinen Vater? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier muss sich jeder für Allah subhanahu wa ta'ala entscheiden, liebe Geschwister, denn dieses ist keine Kleinigkeit. Das ist Al-Bara, dass wir verstehen, wo ist Al-Bara so? Yani, wie können wir Al-Bara so verstehen, in welcher Situation? Und wie können wir Al-Bara in dieser Situation so verstehen? Deswegen haben wir gesagt, ein Kafir Muharib, derjenige, der bekämpft werden muss, er hat ein anderes Urteil als die anderen Kuffar, mit denen wir nicht auf dem Schlachtfeld stehen, die uns nicht gegenüberstehen und uns töten wollen und unsere Religion nehmen wollen, die zu uns kommen, um unser Eigentum zu nehmen, um unsere Frauen zu vergewaltigen. Diese Leute haben ein einziges Urteil und niemand, liebe Geschwister, darf hier anders reagieren, als dass er diese Kuffar bekämpft. Dieses ist ein Muss und derjenige, der sogar sich vom Kampffeld entfernt, indem er wegrennt, abhaut, dieser Walayyadu Billah, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, seine Heimstätte ist Jahannam. Nasallah salam. Seine Heimstatt ist Jahannam. Er darf nicht wegrennen vom Kampffeld. Der Dschihad in dieser Situation ist Fard Ain, liebe Geschwister. Bedeutet, für jeden Pflicht. Ob groß oder klein. Hier braucht man nicht die Erlaubnis von wem? Von den Eltern. Das ist natürlich eine Situation, die manchmal gegeben ist. Aber nochmals bitte, diese Situation, wir reden hier nicht in Europa darüber, dass das jedem klar wird. Wir reden über die Feinde Allahs, die in ein muslimisches Land hereinkommen und genau das tun wollen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran beschrieben hat, die reinkommen, nur um die Muslime zu töten. Gibt es so etwas? Antwort? Natürlich. Massenweise. Und komischerweise sind die Muslime die Terroristen, aber wer belagert welche Länder? Kennt ihr ein einziges muslimisches Land, das ein anderes belagert hat? Antwort? Nein. Aber wie viele Kuffar kennt ihr, die muslimische Länder belagert haben? Eine Menge, oder? Das ist die Sache. Aber wer sind die Terroristen? Wallahi al-Azim, beim Herrn der Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala, der über alles Zeuge ist. Die wahren Terroristen sind diejenigen, die am lautesten Demokratie schreien. Das sind die wahren Terroristen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses verstehen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz schnell in Surah Al-Mujadala, er sagt, du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeugen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder, jene in ihre Herzen hat er den Glauben subhanahu wa ta'ala geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, Al-Ayah, bis zum Ende. Lob an Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Antwort. Hat er Richtiges oder Falsches getan? Hätte Allah ihn gelobt, hätte Allah subhanahu wa ta'ala ihn gelobt, wenn er Falsches getan hätte? Antwort, natürlich nein. Deswegen, ich habe so ein Beispiel geprägt, damit wir verstehen, wie wir diese beiden Sachen zusammenbringen können. Denn das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir das nicht durcheinander bringen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran sagt, وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ und tötet sie, wo auch immer ihr sie findet. Und vertreibt sie von da aus, von dort aus, von wo sie euch vertrieben haben. Wie können wir diese Ayat immer verstehen? Wer sagt mir das? Wie können wir diese Ayat verstehen? Bilal? Die gelten im Schlachtfeld oder im Kriegsgebiet. Sehr gut. Die gelten auf dem Schlachtfeld. Die können wir nicht hier praktizieren. Weil ein Anfänger, der noch nichts gelernt hat vom Buche Allahs und sich gleich beim Al-Sunnah Abu Takfiri Forum anmeldet, möge Allah diese Leute recht leiten, die übelsten Takfiris, A'udhu Billah, was denkt der? Der kriegt jetzt ein, zwei Eier. Ach, ey, Allah sagt, Allah, fürchtest du nicht Allah? Was sagt Allah? Allah sagt hier das, okay, und tötet sie von wo? Wo ihr sie findet und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Aber was sagt Allah in einer anderen Ayah? Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen gut zu sein, die euch nicht wegen eurer Religion töten und euch nicht aus euren Häusern vertreiben. Ja, sollen wir jetzt nur eine Ayah nehmen und die andere nein? Natürlich, wenn wir diese beiden Ayat kombinieren, worauf kommen wir, zu welchem Ergebnis? Tötet sie, das bedeutet wo? Auf dem Schlachtfeld. Das gilt aber nicht für die übrigen drei Kategorien, zu denen wir jetzt kommen. Dann, zweite Art von Kafir. Wie leid? Diejenigen, die Jizya bezahlen. Das ist, wie heißt er? Das sind Ahlu? Dhimma. Ahlu Dhimma. Das sind diejenigen, sie leben unter einem muslimischen Reich und zahlen was? Die Jizya. Diese bekommen aber auch von den Muslimen was? Den Schutz. Frage, darf man sie töten? Gilt diese Ayah, wie wir vorhin erklärt haben, für diese Leute Antwort? Man darf sie nicht töten. Man darf sie nicht töten, nicht anfassen. Sie verdienen Güte oder nicht Güte? Güte, wie Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran sagt. Dritte Gruppe von den Kuffar, na? Al-Mu'ahad. Derjenige, mit dem man einen Freundschaftsvertrag hat. Jetzt zum Beispiel, jemand kommt nach Deutschland oder kommt nach England oder kommt hier und dort hin, wenn er reinkommt in das Land, so sagt Imam Shafi'i rahimullah ta'ala, dann hat er sich selber verpflichtet, keinen Schaden denjenigen gegenüber anzutun, zu denen er einreist. Das bedeutet, er muss sicher sein vor ihrem Schaden, das heißt, sie dürfen ihn nicht anfassen, quälen, töten, und sie müssen sicher sein vor seinem Schaden. Das sind die Leute, die Freundschaftsverträge haben. Wie zum Beispiel, wenn jemand hier lebt, man hat hier Verträge. Du kannst hier nicht machen, was du willst. Das ist nicht dein Land. Obwohl manche das, was so gerne hätte. Na? Und wenn, dann sollten wir erstmal in unseren Ländern aufräumen, bevor wir über andere Länder sprechen, oder? Wo ist denn wahrscheinlicher, die Scharia zu etablieren? In unseren Ländern oder in Deutschland? Frage. Wallahi, weil es gibt Leute, die auch, subhanallah al-azim, Allah hat ihnen keine richtige Rechtsleitung gegeben. Der sagt, Scharia in Deutschland. Ich meine, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war in Mekka und ihr kennt alle die Überlieferung. Wer kam zu ihm? Die Kuffar. Und sie haben zu ihm Al-Walid geschickt. Der hat ihnen einen gigantischen Vorschlag unterbreitet. Er sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du die Herrschaft möchtest, dann werden wir dir die Herrschaft geben und wir treffen keine Entscheidung, ohne dass wir dich dafür fragen. Frage, hätte der Prophet s.a.w. hier die Herrschaft übernehmen können? Antwort, ja oder nein? Ja, und jetzt die Qurayshiten haben sich an ihr Wort gehalten oder nicht? Sie waren zwar Kuffar, aber was war bei ihnen sehr, sehr hoch angesehen? Ihr Wort, was sie gegeben haben, liebe Geschwister. Warum hat der Prophet Muhammad s.a.w. dieses Angebot nicht angenommen? Und das ist auch ein Brief an die Hizb ut-Tahrir. Bara, Idris. Warum hat der Prophet Muhammad s.a.w. hier nicht, liebe Geschwister, die Herrschaft angenommen? Und für die Leute, die zu dieser Gruppierung gehören, zu dieser Sekte, möge Allah sie recht leiten, die heißen Hizb ut-Tahrir, diese Leute, sie sagen dir, wir wollen was, das? Was wollen sie? Khalifat, Tayyib. Wir wollen das Khalifat. Muhammad s.a.w. hätte das Khalifat in die Hand nehmen können? Antwort, ja oder nein? Okay, wer sagt mir, warum hat der Prophet Muhammad s.a.w. das nicht gemacht? Das ist jetzt das Entscheidende. Warum hat der Prophet sallam das Kalifat nicht in die Hand genommen? Es wurde ihm doch unterbreitet. Ja, Rasulallah, wenn du Herrschaft haben möchtest, wir werden dir die Herrschaft geben. Wenn du Frauen möchtest, wir werden dir die Frauen geben. Wenn du Medizin brauchst, wir werden dir die besten Ärzte kommen lassen. Warum hat der Prophet Muhammad sallam das nicht angenommen? Der Prophet sallam hätte die Herrschaft übernehmen können. Wenn er die Herrschaft übernimmt, wer hat das Sagen? Was haben sie ihm gesagt? Wir werden keine Entscheidung treffen, außer wenn du entscheidest. Schaut mal, das Wort Iman, ist das ein Einschalt- und ein Ausschaltknopf? Antwort, ja oder nein? Iman, ist das Einschalt- und Ausschaltknopf? Antwort, ja, das braucht er jetzt, ja. Nein. Wer hat ja gesagt? Ja, du bist entschuldigt, inshallah. Die Sache ist nicht mit einem Einschalt- und einem Ausschaltknopf. Ich will euch ein Beispiel geben. Zum Beispiel Türkei. Was denkt ihr, die meisten Leute in der Türkei möchten Scharia? Antwort? Okay, jetzt wollen ein paar Leute die Scharia, sagen wir mal 5%. Was wird am nächsten Tag passieren? Na? Putsch. Putsch, butsch. Und weg sind sie. Oder denkt ihr, sie werden das akzeptieren? Deswegen, wann sind die Leute bereit, Allah subhanahu wa ta'ala bedingungslos zu gehorchen? Na? Wenn sie die Grundlagen gelernt haben. Und das ist nicht mit einem Einschalt- und einem Ausschaltknopf. Und wer wusste das am besten? Na? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heutzutage kommen die Leute, die heißen Hizb ut-Tahrir, die sagen dir, wir wollen Khalifa. Tayyib, okay. Frage, können wir Muslime auch unsere Religion praktizieren ohne Khalifat? Antwort? Ja? Hat der Prophet sallam in Mekka seine Religion praktiziert mit den Sahaba? Antwort? Natürlich. Aber sie haben keinen Staat gehabt. Aber trotzdem haben sie die Religion praktiziert. Aber heute haben wir Leute, die sagen, nein, wenn wir die Religion richtig praktizieren wollen, dann brauchen wir was? Ein Khalifat. Okay, dann können wir gar nicht mehr auf der ganzen Welt unsere Religion praktizieren. Ich kenne keinen einzigen Khalifat statt. Ihr? Tayyib, liebe Geschwister. Dann machen wir weiter. Inshallah. Afan, wir haben noch Einen vergessen, na. Derjenige, mit dem, der hier zum Ilaj kommt oder zum Handel. Na. Kafir al-Musta'man. Derjenige, der, wenn er zum Beispiel in das Land der Muslime hereinkommt, um sich behandeln zu lassen, zum Beispiel medizinisch, oder um Tijara zu machen, um Handel zu betreiben, dieser ist ein Kafir Musta'man. Darf er angerührt werden? Antwort? Nein. Aber es kommt drauf an, wie kommst du in das Land herein? Kommst du als gebetener Gast herein, wie zum Beispiel einer kommt zur medizinischen Versorgung, dann sage ich ihm, okay, du darfst hier rein, du darfst in das Krankenhaus gehen, dann habe ich ihn eingeladen. Dann habe ich diese Person was? Eingeladen. Anders ist es, wenn er reinkommt, gegen mein was? Gegen mein Wille. Das ist was anderes. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadda. Na, der Bruder sagt, habe ich das richtig verstanden letztes Mal, dass wir uns nicht Kuffar zu Freunde nehmen dürfen? Ja, das ist richtig. Der Prophet Muhammad sallam sagte, das haben wir letztes alles besprochen, la tusahib illa mu'mina. Nehme dir keinen anderen Freund außer einen Mu'min. Natürlich gab es hier Leute, die haben gesagt, das ist eine Empfehlung. Aber hören wir uns mal die andere Überlieferung an. Der Mensch oder der Diener hat den Charakter von seinem engsten Freunde. Von seinem engsten Freund. Er hat den Charakter von seinem engsten Freund. Okay? Und die Beziehung zwischen Abu Talib und dem Propheten Muhammad sallam, er war sein Onkel. Das war jetzt nicht eine freundschaftliche Beziehung in dem Sinne. Er war sein Onkel. Und wir sollen gut zu den Verwandten sein. Auch wenn sie, was? Kuffar sind. Und der Prophet sallam hat uns das vorgelegt. Okay? Es gibt Gelehrte, die klar sagen, es ist verboten, einen Kafir sich zum Freund zu nehmen. Aber auch wenn sie sagen, es ist verboten, sich einen Kafir zum Freund zu nehmen, dann heißt es nicht, dass du ihn wie behandeln darfst? Nein, schlecht. Das eine schließt das andere nicht aus, liebe Geschwister, wie wir schon gelernt haben. Wie ist es, wenn man jetzt einen Kafir beispielsweise in der Schule oder auf dem Fußballplatz oder so, man bevorzugt ihn vor einem Muslim? Weil er gut spielt oder weil er schlau ist oder so, na, einhelfen kann. Na. Ist das irgendwie verboten? Na. Was ist, wenn man jetzt zum Beispiel, man macht ein Fußballspiel und man nimmt jemanden zum Beispiel Rummenigge, spielt der noch? Spielt nicht mehr, oder? Tut mir leid, ich bin nicht so offen laufen. Man bevorzugt einen vor einem, das ist ein ganz anderes Gebiet. Ich habe euch auch gesagt, die Hilfe, du darfst einem Kafir helfen, aber Frage ist, hä? Was ist die Frage? Wobei? Okay, ein Kafir wohnt bei mir im Haus. Er hat 50 Eier, die er hochtragen muss, zu sich in die Wohnung. Darfst du ihm hier helfen? Antwort. Okay. Deswegen, es kommt immer darauf an, wo natürlich, liebe Geschwister, dass man das immer unterscheiden kann. Namen dazu noch, zu Wala und Bara? Ich will einfach wissen, muss man für andere lügen, für die Muslime, oder kann man die auch normal lieben? Der Bruder sagt, kann man die Muslime auch normal lieben, also nicht für Allah? Jede Liebe, die für etwas anderes ist, außer für Allah, ist eine verlorene Liebe. Und nicht nur das. Jede Liebe, die du liebst und sie ist für jemand anderen außer für Allah subhanahu wa ta'ala, so wird deine Liebe zu Allah weniger werden in dem Verhältnis, wie du dem, der nicht Allah ist, liebst. Und Yawm al-Qiyamah wird man jede Tat nacheifern, dass man sie gemacht hat. Also die normale Liebe ist auch also verboten. Na, nein, wir haben gesagt, es gibt drei Arten von Liebe. Schirkliebe bedeutet, dass du jemanden wie Allah oder mehr als Allah liebst. Dann haben wir die normale Liebe. Das ist eine normale Liebe. Zum Beispiel, du magst Schokolade. Sagst du mir, ich liebe Schokolade. Ja, bist du jetzt Kafir geworden? Ja, für manche ja. A'udhu billah, das ist nicht Tauhid. Lind ist nicht Tauhid. Und Milka schon gar nicht. Das ist eine normale Liebe. Du darfst Schokolade lieben. Du darfst auch dein Geld lieben. Ist nicht so. Ja, zum Beispiel, ich habe Geld und ich liebe es. Okay. Aber nicht dran riechen, sage ich. Das ist schon sehr verdächtig. Aber was heißt hier Geld lieben? Das bedeutet nicht, dass du dein Geld was mehr liebst als Allah. Dass du die ganze Zeit mit Geldrechnen beschäftigt bist und deswegen nicht deine Religion praktizierst. A'udhu billah, hier fällst du in die Schirkliebe. Ob man sich selber liebt? Du darfst dich selber lieben, inshallah. Du darfst dich auch selber lieben. Wir kommen gleich dazu. Na. Wie ist es, wenn man jemanden liebt aufgrund seiner guten Eigenschaften? Wenn man jemanden liebt für seine Eigenschaften, auch dieses, für Allah subhanahu wa ta'ala oder nicht? Jetzt zum Beispiel, dein Bruder ist sehr großzügig mit Geld. Er spendet hier und da. Steigt deine Liebe zu ihm? Antwort: Muss. Geht nicht anders. Aber dein Bruder, er beschimpft den und den. Sinkt jetzt deine Liebe ihm gegenüber? So ist deine Liebe verbunden mit wem? Mit Allah. Und das ist die richtige Liebe. Und nur diese Liebe hat Bestand. Die andere Liebe ist eine Hubb min ajlin maslaha. Das ist eine Liebe für ein was heraus? Für ein Interesse, Nutzen heraus. Diese Liebe wird vergehen. Ja, wie wir Leute haben, der liebt seinen Freund, solange er Geld hat. Anfang des Monats liebt er ihn besonders. Aber am Ende des Monats, wenn er kein Geld hat, dann ist er bei ihnen an zweiter Stelle. Das ist A'udhu Billah. Das ist eine Liebe zum Nutzen. Und das nächste Mal, liebe Geschwister, werden wir weitermachen, inshallah ta'ala, mit dem richtigen Glauben an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet dieser zweite Teil der Shahada? Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wir machen erstmal dann, inshallah.